Has anybody read that Nazis are going to march in New Jersey, you know? I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of the Times. It is devastating. Well, a satirical piece in the Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, but really, biting satire is always better than physical force. Think about it. No, physical force is always better with Nazis. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der aktuellen und damit zweiten Ausgabe der Halleschen Jahrbücher, erschienen vor kurzem in der Edition Tiamat, geht es um das Zeitalter des Populismus. Auf unserer Webseite www.17grad.net finden Sie die entsprechende Verlinkung. In dem erneut sehr lesenswerten Band beschäftigt sich der Germanist und Publizist Lukas Savary unter der Überschrift »Das Ende der Intellektuellen« mit dem Revival des offenen Briefes. Wir danken ihm und dem Herausgeberkollektiv für die Textfreigabe zu dieser Sendung. Gehen Sie also mit der Redaktion 17 Grad und Lukas Savary in dieser Sendung auf eine Reise durch Geschichte und Gegenwart der öffentlichen Meinungsbekundung. Gather round, all you humans, I've a tale to pass on down about two architects, Rob Venturi and Denise Scott Brown, in Las Vegas in the 60s. They took an extended trip. They were looking at the buildings, all flashy on the strip. Casinos with their Eiffel Towers and tacky Parthenons, each one a basic structure with rhinestones added on, versus the duck egg store shaped like an actual duck back in New York, in which everything is subservient to this one symbolic form. Well, I'd rather be a duck than a decorated shed. Form and function integrated in my heart and in my head. Every person must decide before they get too old and dead to be a duck or a decorated shed. Now I am well aware that this particular metaphor is meant for architecture and really nothing more. But I am a songwriter and not an architect, so this is undeniably beguiling, if not entirely correct. Most folks are office buildings made of concrete, steel, and glass. You see a thousand of them, but never notice as you pass. Others show their colors in a way you don't forget. What you get is what you see, and what you see is what you get. That's why I'd rather be a duck than a decorated shed. Form and function integrated in my heart and in my head. Every person must decide before they get too old and dead to be a duck or a decorated shed. Oh, hello, little birdie. Piano key leaky window building sells pianos, and a man who's like a frozen banana stand might be bananas. I've got a friend who's a hot dog cart shaped like a giant wiener. He feels if you know her, just as soon as you have seen her. But it's not about your hairstyle or the novelty glasses on your nose. It's about how to wear your heart on the outside of your clothes. So if you're sweet, don't be afraid to be an ice cream cone shaped truck. Tell the world I am a duck, I am a duck, I am a duck. I'd rather be a duck than a decorated shed. Form and function integrated in my heart and in my head. Every person must decide before they get too old and dead to be a duck or a decorated shed. Yes, every person must decide before they get too old and dead to be a duck or a decorated shed. Was haben ein Jenaer Geologe, ein Schlagzeuglehrer aus Bad Reichenhall und eine Bremer Osteopathin gemeinsam? Sie alle sind zusammen mit Annie Ernaux und Judith Butler Unterzeichner eines Strike Germany überschriebenen offenen Briefs, mit dem im Januar 2024 internationale Kulturschaffende dazu aufriefen, deutsche Kulturinstitutionen zu bestreiken, um gegen die angebliche Zensur von Antizionisten im hiesigen Kulturbetrieb zu protestieren. Könnte die Documenta 15 also die letzte staatlich finanzierte antisemitische Kulturveranstaltung in Deutschland gewesen sein? Nicht, weil Antisemiten nicht mehr gefördert werden, sondern weil sie keine Förderanträge mehr stellen. Das wäre eine erfreuliche Form von Selbstzensur, zu der sich die augenscheinlich vor allem in Deutschland wohnhaften Unterzeichner bereit erklären. Wenn ich die Frage bliebe, wen oder was eigentlich die Geologen, Schlagzeuglehrer, Osteopathen und die zahlreichen Schüler und Studenten unter den Unterzeichnern bestreiken wollen. Für die meisten dürfte es beim Lippenbekenntnis bleiben. In einem weiteren, im November 2023 in The New York Review erschienenen offenen Brief, über den, wie es hieß, Missbrauch des Holocaust-Gedenkens, beschwerten sich 16 Professoren darüber, dass das Massaker vom 7. Oktober in der Öffentlichkeit mit Pogromen oder gar dem Holocaust verglichen wurde und Netanyahu die Hamas die neuen Nazis nannte. Über den Holocaust ist in dem Text nichts zu erfahren, außer dass er von einem Staat an einer kleinen Minderheit verübt worden sei. Die Autoren möchten mit Begriffen wie Nazis und Holocaust wohl noch abwarten, bis die Hamas einen Palästinenserstaat hat und die Juden in der Unterzahl sind. Unterzeichnet haben unter anderem Stefanie Schüler-Springorum, A. Dirk Moses und Michael Rothberg. Letzterer hatte erst 2021 in einem bejubelten Zeitartikel gefordert, enttabuisiert den Vergleich, und zwar jenen von Nazi mit Kolonialverbrechen. Offenbar darf man mit dem Holocaust alles Mögliche vergleichen, nur nicht einen bestialischen Massenmord an Juden. Ein anderer offener Brief ist bereits vor dem 7. Oktober, nämlich im August 2023, erschienen. Sein Titel »The Elephant in the Room« meint die israelische Besatzung, von der angeblich viel zu selten die Rede sei. Wortreich lassen sich die Autoren über das israelische, sogenannte Apartheidsregime aus, über die, wie sie es nennen, ethnische Säuberung an Palästinensern, über angeblichen jüdischen Suprematismus und eine messianische Agenda der regierenden Rechtsextremen, die natürlich von jüdischen Milliarden aus den USA finanziert würden. Je mehr dieser Wortmarken die Autoren aneinanderreihen, desto irrwitziger erscheint es zwar, dass hier ein ständig übersehener Elefant im Raum endlich einmal ins Blickfeld gerückt würde, schließlich hat man all das schon hundertfach gelesen und gehört, dennoch haben sich über 2000 mehr oder weniger prominente Unterzeichner gefunden. Bei den Initiatoren und Erstunterzeichnern handelt es sich um vorwiegend jüdisch-amerikanische und israelische Akademiker. Ihren Appell richten sie an die so bezeichneten führenden Köpfe des nordamerikanischen Judentums.

Im 19. Jahrhundert war das dominierende Thema der offenen Briefe die Etablierung und Verteidigung der publizistischen Öffentlichkeit gegen die politische Zensur. Als im Jahr 1835 die Schriften sämtlicher Autoren des jungen Deutschlands verboten wurden, versuchte sich Heinrich Heine aus dem Pariser Exil heraus mit einem offenen Brief an den Frankfurter Bundestag gegen das Publikationsverbot zu wehren. Von den Abgesandten erbat er freies Wort in der deutschen Druckwelt. Die Öffentlichkeit beschwor er, sein erzwungenes Stillschweigen nicht für ein Eingeständnis strafwürdiger Tendenzen oder gar für ein Verleugnen seiner Schriften zu halten, wie er schrieb. Heines Bittbrief war noch in geziemender Untertänigkeit unterschrieben. Einen anderen Ton schlug bereits 1842 der radikaldemokratische Dichter Georg Herwig an, der nach dem Verbot seiner Zeitschrift »Der deutsche Bote aus der Schweiz« an den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Gleich im ersten Satz schrieb: »Wir wollen ehrliche Feinde sein.« Anders als Heine formulierte Herwig keine Bitte. Im Gegenteil verkündete er mit provokanter Ironie, Zitat: »Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn ich weiß, dass mein beschränkter Untertanenverstand, mein Bewusstsein einer neuen Zeit auf ewig widersprechen muss dem alternden Bewusstsein und dem Regiment der meisten deutschen Minister.« Zitat Ende. Und Herwig wiederholte diese ausdrückliche Nicht-Bitte noch drei weitere Male. Prototypisch für die offenen Briefe des 19. Jahrhunderts wurde Herwigs Schreiben nicht nur wegen seiner scharfen Formulierung, die im republikanischen Geist keinen Standesunterschied zwischen dem Autor und seinem königlichen Gegenüber gelten ließ. Im Schlussabsatz bezeichnete Herwig seinen Brief als »ein Wort unter vier Augen, das aber doch nicht bloß mein Wort, sondern das vieler Tausende sei« und nahm damit für sich eine Repräsentantenrolle in Anspruch, die auf die Mitleserschaft der vielen zählt. Die implizite Anrede der Öffentlichkeit fiel umso stärker ins Auge, als die Veröffentlichung des Briefs angeblich ohne Willen des Autors geschah. Herwig ließ seine Abschrift des Dokuments unter seinen Freunden kursieren, die ihn schließlich der Presse zugänglich gemacht haben. Der Brief wurde daher nicht nur seines Inhalts wegen skandalisiert, sondern seine Veröffentlichung zudem als Indiskretion aufgefasst, als Lüftung des Briefgeheimnisses, als Öffnung einer Verschlusssache. Offene Briefe sind dem Begriff nach beides, privater Brief und öffentliche Mitteilung. Seit ihrem ersten Auftauchen waren sie stets doppelt adressiert, an den expliziten Adressaten und an die mitlesende Öffentlichkeit. Durch das Publikmachen eines persönlichen Appells sollte der Angeschriebene unter den Augen der Allgemeinheit unter Zugzwang gesetzt werden. Der offene Brief galt als Mittel der Einflussnahme auf politische Entscheidungen, die auch in demokratischen Gemeinwesen nicht auf die regelmäßige Stimmabgabe beschränkt sein sollte. Als Sonderfall der brieflichen Kommunikation, in dem sich eine intime, private Anrede mit einer öffentlichen Botschaft verbindet, beruht er einerseits auf der massenhaften Verbreitung und formalen Konventionalisierung des persönlichen Briefeschreibens im 18. und 19. Jahrhundert. Diese Verallgemeinerung des Briefverkehrs, der zuvor eher Mittel der Bürokratie, des Klerus und des Kaufmannsstandes war, wurde nicht zuletzt durch die Etablierung des Postgeheimnisses begünstigt, welches durch den offenen Briefeschreiber wiederum einseitig gelüftet wird. Andererseits bedarf der offene Brief zu seiner Verbreitung und Wirkung eines entwickelten Pressewesens und einer urteilenden Öffentlichkeit, deren Meinung und Stimmung in den Augen der Herrschenden Gewicht haben. Der offene Brief war ein Element bürgerlicher Öffentlichkeit, das diese voraussetzt, aber auch mitkonstituiert hat. Something sweet, it's good for you to eat when you're out late messing around. Girls are in your hands, dangerous charm you don't understand. The other men will burn you alive. You're just naive, boy, you better leave, boy, tonight. Streets are whispering now, this gentleman town, a lover would not be beat. The men around town got on the sacred ground and repeated chests. You're just naive, boy, you better leave, boy, right now. You're just naive, boy, you better leave, boy, right now. Hiding as you can, too weak to even stand. Your bones don't fit your skin no more. Got you crying out the moon, back in my before room, but she's felt the burn of your love. You're just naive, boy, you better leave, boy, right now. You're just naive, boy, you down on your knees to pray, asking your father in his grave. He whispered, son. Als 1898 mit Emil Solas-Jacques in der Pariser Zeitung L'Aurore der bis heute bekannteste und einflussreichste offene Brief erschien, war zumindest in Frankreich die Pressefreiheit längst etabliert. Der offene Brief war nicht mehr Kampfmittel gegen die Zensur, sondern ein erprobtes Medium der öffentlichen Kritik. Auch Solas Brief war an einen Machthaber adressiert, an den Präsidenten der Republik. Der Dichter machte sich in seinem Schreiben, das prominent auf der ersten Seite der Zeitung und zeitgleich auf Tafeln in der ganzen Stadt publik gemacht wurde, an eine Rekonstruktion der Dreyfus-Affäre, in der der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus zu Unrecht des Landesverrats bezichtigt und verurteilt worden war. Die Affäre, in der es längst nicht nur um einen Justizskandal ging, sondern in deren Verlauf landesweit der Antisemitismus hochkochte, spaltete die gesamte französische Öffentlichkeit in Dreyfusards und Anti-Dreyfusards. Sola präsentierte in seinem Brief den wahren Verräter, der kurz zuvor gerichtlich freigesprochen worden war, und die Intriganten, die Dreyfus geopfert hatten und für die Vertuschung des Fehlurteils verantwortlich waren. Der Brief gipfelt in der neunmal wiederholten Formel »Ich klage an«, die sich gegen Mitglieder des französischen Generalstabs, das Kriegsgericht und das Kriegsministerium wendet und schließlich in der Aufforderung, ihn selbst, Sola, wegen übler Nachrede anzuzeigen, damit seine Bezichtigungen gerichtlich auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden könnten. Man wage es also, mich vor ein Schwurgericht zu stellen und die Untersuchung beim hellen Tageslichte vor sich gehen zu lassen. Ich warte darauf, schrieb er. Während Heinrich Heine in seinem Brief an den Bundestag erbeten hatte, mich vor Ihnen in Person zu verteidigen, war Solas Brief nicht Verteidigungs-, sondern Anklageschrift. Der Autor selbst schlüpfte in die Rolle des Staatsanwalts und wies der Öffentlichkeit das Richteramt zu. Im Namen des Rechts verwandte sich Sola gegen die Macht der Militärs. Sein Brief machte die Dreyfus-Affäre erst zum nationalen Ereignis. Zugleich wurde Jacques zum Gründungsdokument der modernen linken Intellektuellen. Die Unterstützer von Dreyfus wurden fortan von Seiten der katholischen und nationalistischen Rechten als intellektuell beschimpft. Der sich der Erforschung offener Briefe widmende Germanist und Historiker Rolf Bernhard Essig fasste die Konsequenzen der Dreyfus-Affäre wie folgt zusammen. In der direkten Folge von Solas offenem Brief schossen alle positiven und negativen Topoi, die die Intellektuellen hinfort begleiteten, zusammen. Sie seien nur abstrakte Denker, instinktlos, antinational bzw. internationalistisch, kosmopolitisch, jüdisch, dekadent oder eben jugendfrische, demokratisch-republikanische Kämpfer für die Menschenrechte, mit wachem Gewissen politisch engagiert, gebildet und gelehrt. Es bildeten sich die Formen politischen Protests und Engagements aus, die prägend für das 20. Jahrhundert werden sollten. Unterschriftenlisten, polemische Artikel und offene Briefe, Gründungen von Ligen und Vereinen, Demonstrationen. Das schrieb Essig in seinem Buch zum Thema. Mit Sola war der Typus des öffentlichen Intellektuellen als moralische Autorität und Gewissen der Republik etabliert. Sola konnte zugleich als Repräsentant der Nation, deren Prinzipien und Gesetzen er Geltung verschaffen wollte und, indem er dazu aufruf, ihm den Prozess zu machen, als Märtyrer der gerechten Sache auftreten. Diese zweifache Funktion als Repräsentant und Märtyrer war Sola nur möglich als Bürger der Republik, auf deren Recht er sich verließ, wenn er auch dessen Personal verurteilte. Jahrzehnte später geriet Thomas Mann in seinem Schweizer Exil höchst unfreiwillig in diese Doppelrolle. Nachdem er von den Nationalsozialisten bereits ausgebürgert worden war und die Bonner Universität ihm 1936 die Ehrendoktorwürde entzogen hatte, antwortete er auf diese Nachricht in einem offenen Brief an den Bonner Dekan, den Thomas Mann bloß einen Zufallsadressaten nannte, weil sein Schreiben, das auch in Deutschland verbreitet wurde, weit eher an seine gesamte Leserschaft gerichtet war, vor der er sich gegen die Nazis und zum Exil bekannte. Ich bin weit eher zum Repräsentanten geboren als zum Märtyrer, schrieb Mann darin, und gab dabei zu verstehen, dass sein Martyrium in der einsamen Repräsentanz besteht, auf die der Exilierte Anspruch erhebt, während die Nazis, wie er schrieb, unglaubwürdige Kühnheit besäßen, sich mit Deutschland zu verwechseln. Anders als Sola konnte Mann sich auf kein republikanisches Recht mehr berufen, sondern nur noch auf die deutsche Kultur, die er verdrähte. I'm Gold Rush Kate from the Golden State with a nugget around my neck. I keep the red lights burning bright from here to hell and back. I've dug for silver and for gold from Boulder up to Haines. When I hit Coloma, boys, I made my final claim. Across the high Sierras in the spring of 48, and every man with a shovel and pan has stumbled through my gates. Behind these doors, whiskey pours and loving flows like wine. Miners boast to mother loads, they'll dig or else die trying. They've gone insane for the glimmer of the gold. The devil must have drug them here down one way path. Cause when you hold Coloma, boys, you never make it back. There's Redwood Bill, he can drink his fill, so can John the Rover. Bad Luck Dave is in his grave, his gold dust stays are over. They fill their pans with blood and sand, call the god upstairs. But in the golden country, boys, the Lord won't hear your prayer. Dark. She can read the stars from Mars to Cassiopeia. She comes around when the sun comes down with fortunes to be told. For a copper penny, she'll tell you plenty, except where to find the gold. Stay away from Snake Old Jake, fool you with fountain pen. One look in his eyes, you'll be hypnotized. He's got that sleight of hand. Sleek and fat like an old tomcat, they say he has nine lives. Snake Old Jake sure met his fate when they shot him down 10 times. Don't stake the claim with the Dogtown gang with the boys from Rough and Ready. Don't thumb your nose at the Sydney Cove, cause the hammer comes down heavy on every jack who tries to hack his way to fortune fair. Comes to find he's last in line to be a millionaire. El Dorado. El Dorado. City of gold, city of food. In der Bundesrepublik waren es die Schriftsteller der Gruppe 47, vor allem Männer der Kriegsgeneration, die in den 1960er Jahren den offenen Brief, diesmal als Ausdrucksform moralischer Autorität, wiederbelebten. Insbesondere der ehemalige SS-Mann Günter Grass, der sich nicht schämte, 1965 eine Wahlkampfrede für die SPD mit dem Titel »Ich klage an« zu versehen, tat sich als Verfasser zahlreicher offener Briefe hervor, in denen er bei allem Engagement für die Sozialdemokratie jedoch nur selten politisch argumentierte. Vielmehr richtete Grass Appelle an die Integrität und immer wieder an das Schamgefühl des politischen Personals. Allein zwischen 1961 und 1974 hat er 23 offene Briefe geschrieben. Exemplarisch ist sein Schreiben an Kurt Georg Kiesinger, in dem er dem Kanzlerkandidaten in einem fingierten Vater-Sohn-Gespräch vertraulich einreden wollte, auf das Regierungsamt zu verzichten. Die Verantwortung werden Sie tragen müssen, wir die Folgen und die Scham. Als Grass 1983 mit der Pathos-Formel »Weil es gesagt werden muss« gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden protestierte, um die Gefahr der, wie er formulierte, Fremdbestimmung durch Aufgabe von Souveränität abzuwenden, war die Flut offener Briefe, die Schriftsteller in den 1960er und 1970er Jahren an Politiker, aber auch aneinander gerichtet hatten, längst abgeebbt. Nicht nur fehlten nach der politisierten 68er Zeit, nach der erfolgreichen SPD-Kanzlerschaft und nach dem Abkühlen der heißen Phase des Kalten Krieges die Anlässe. Vor allem ist nicht nur in Deutschland die Ära des öffentlichen Intellektuellen, dessen individuelle Stimme Gewicht hat, offenbar an ihr Ende gekommen. In seinem Epilog zu »Das Jahrhundert der Intellektuellen« schrieb Michel Vinocq: »Rückblickend kann die Zeit des Kalten Krieges als eine Art Verfinsterung der intellektuellen Vernunft erscheinen.« Und Vinocq meint damit den nach der gescheiterten Revolte von 1968 stattgefundenen Abschied von einer geistigen oder moralischen Autorität, die welt- und geschichtsdeutend ins politische Tagesgeschehen eingreifen kann. Der Universalismus, für den die häufig marxistisch geschulten Intellektuellen einst gestanden hatten, wurde in dem Maße untergraben, wie sich das Kapitalverhältnis ab den 1970er Jahren beschleunigt universalisierte. Damit einherging die Strukturwandel genannten Deindustrialisierungstendenzen, die im Westen das universale Subjekt der Befreiung, die Arbeiterklasse, als soziale Gruppe allmählich zum Verschwinden brachten. 1983 schrieb der französische postmoderne Theoretiker Jean-François Lyotard, dass die totalisierende Einheit diese Universalität, die die Intellektuellen auch dann vertraten, wenn sie sie kritisierten, inzwischen auch dem Denken fehlt. Und weiter: Es dürfe also keine Intellektuellen mehr geben, und wenn es welche gibt, dann, weil sie blind sind für diese in der westlichen Geschichte seit dem 18. Jahrhundert neue Gegebenheit. Es existiert kein universelles Opfersubjekt, das in der Realität als Zeichen auftrete und in dessen Namen das Denken eine Anklage formulieren könnte, die zugleich eine Weltauffassung wäre. An die Stelle des universellen Opfersubjekts trat in der Folge die Vielheit partikulärer Opferidentitäten. Lyotard selbst hatte die neue Opposition zum Imperium des Universalismus, das Patchwork der Minderheiten, getauft. Die Myriaden offener Briefe, die ab den 1970er Jahren veröffentlicht wurden, waren denn auch häufig keine von einzelnen Schriftstellern und Intellektuellen verfassten Schreiben, sondern Kollektiverzeugnisse diverser Gruppen, Initiativen und Institutionen, die dem Milieu der neuen sozialen Bewegungen entsprangen. Der Tod des Autors, von dem in missverständlicher Bezugnahme auf Roland Barthes gleichnamigen Text häufig die Rede war, hatte offenbar auch die Verfasser offener Briefe ereilt. Der bereits erwähnte Historiker Rolf Bernhard Essig notierte dazu: Weil die Bevölkerung sich nachhaltig einmischt und eigene außerparlamentarische, außerparteiliche Strukturen des Engagements etabliert, verringert sich die Relevanz der schriftstellerischen Repräsentanz. Die 1980er Jahre waren die Zeit, in der Ärzte für Abrüstung, Frauen für den Umweltschutz oder Friedensforscher gegen die bemannte Raumfahrt anschrieben. Die totalisierende Geste des Großintellektuellen war nicht durch politischen Pragmatismus, sondern durch überschäumenden, kleinteiligen Aktivismus ersetzt worden. Der offene Brief wurde zum Massenmedium für jedermann. Vielfach erschienen die von Dutzenden Bürgern unterzeichneten Appelle nicht mehr im Feuilleton, sondern als bezahltes Inserat im Anzeigenteil der Tageszeitungen. Zahlungsvermögen und Bekenntnisdrang reichten fortan aus, um sich als Warner und Mahner öffentlich zu präsentieren, auch wenn die jeweilige Sache, um die es ging, in der Regel längst entschieden war. Eine Wirkung wie diejenige von Solas Brief, der mittelbar die Rehabilitierung von Dreyfus und die Einführung des Laizismus zur Folge hatte, war keinem anderen offenen Brief beschieden. No one wants to go to jail for things. I'm Adam. On your credibility. The deputies have backed off. I need you to slow down. Where are you at? Thank you. Seit das Internet jeder Meinungsäußerung eine kostenfreie Plattform bietet, ist für die zahlreichen Verfasser offener Briefe auch die letzte Hürde, die Anzeigenfinanzierung, gefallen. Inzwischen erfreut sich das diesmal digitale Unterschreiben von Aufrufen, Warnrufen und Kampfrufen aller Art wieder allerhöchster Beliebtheit, sodass sich sogar die im klassischen Briefeschreiben geübten Altvorderen gelegentlich wieder auf Unterschriftenlisten zusammenfinden, um zum Beispiel Ex-Bundeskanzler Scholz vom Lostreten des Dritten Weltkriegs abzuhalten. Doch nicht nur, wenn Angehörige der Kriegskindergeneration wie Alexander Kluge, Alice Schwarzer und Reinhard May noch einmal das alte Pathos der Politikeranrufung bemühen, wirkt das Medium des offenen Briefs trotz seines Revivals heute seltsam anachronistisch. Vor allem angesichts der zahllosen, ins Netz gestellten, im Ausnahmefall auch von den Leitmedien multiplizierten offenen Briefe zeigt sich, dass deren Form von Voraussetzungen zehrt, die heute nicht mehr ohne weiteres gegeben sind. Der Doppelcharakter des offenen Briefs, der sich einer für die intime Kommunikation reservierten Form bedient, um eine öffentliche Ansprache zu halten, setzt sowohl die Konvention der Briefform voraus, in der sich ein Autor seinem abwesenden Leser schriftlich und persönlich mitteilt, als auch eine Öffentlichkeit, deren Presseinstitutionen als Medium ihrer Selbstbehauptung dienen und deren Teilnehmer sich als mündige Bürger an oder gegen ihre politischen Repräsentanten richten können. Längst erodiert ist die Technik des Briefeschreibens, was in den offenen Briefen dieser Tage nicht nur daran abzulesen ist, dass ihnen häufig die einfachsten Charakteristika der Briefform wie Anrede oder Schlussformel fehlen. Meistens handelt es sich um in Co-Autorschaft verfasste Statements, die genauso gut eine KI generiert haben könnte. Auf phrasenhafte Bekenntnisse folgen Forderungskataloge. Dass im Brief nicht nur eine persönliche Anrede erfolgt, sondern sich auch eine individuelle Stimme mitteilt, war zu früheren Zeiten unzweifelhaft. Solar hat seine Rekonstruktion der Dreyfus-Affäre in der ihm eigenen Manier literarisch nacherzählt. Seine Anklagen proklamierte er in der Ich-Form. Thomas Mann hat in seinem Exilbrief an den Bonner Universitätsdekan die sprachliche Form selbst zum Gegenstand gemacht, als er sich auf seinen Adressaten folgendermaßen besann: Ich habe wahrhaftig vergessen, Herr Dekan, dass ich noch immer zu Ihnen spreche. Gewiss darf ich mich getrösten, dass Sie schon längst nicht mehr weitergelesen haben, entsetzt von einer Sprache, deren man in Deutschland seit Jahren entwöhnt ist, voll Schrecken, dass jemand sich erdreistet, das deutsche Wort in alter Freiheit zu führen. Schrieb Mann. Und selbst Flakhelfer Günter Grass mag zwar kein vergleichbares rhetorisches Talent besessen haben, war aber mit seinen routinierten Beschämungsaufrufen immerhin unverkennbar. Die neueren offenen Briefe wirken dagegen wie Aneinanderreihungen von in Chatgruppen und auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Textbausteinen, für die man Herzchen und hochgereckte Daumen einsammelt. Dementsprechend richten sie sich im gleichen Maß, wie sie keinen individuellen Adressaten mehr haben, auch nicht mehr an eine allgemeine Öffentlichkeit, sondern primär an die jeweils eigene Community. Immer seltener sollen politische Repräsentanten unter einen allgemeinen öffentlichen Druck gesetzt werden, sondern stattdessen Bekenntnissignale an die erweiterte Clique gesendet werden. Was Georg Herweg beiläufig als Effekt seines offenen Briefes registriert hat, dass sich nach dessen Veröffentlichung die Spreu vom Weizen recht gesondert hat, scheint mittlerweile zum höchsten Ziel des Briefeschreibens geworden zu sein. Es geht vor allem darum, wer unterschreibt. In diesem Sinn hat Dan Diener im September 2023 im Online-Magazin K zum Elephant-Brief erklärt, dass er, dessen Inhalt und Ton nicht wirklich gutheiße, aber dennoch unterschrieben habe, weil für ihn, Zitat, der eigentliche Text der Petition die lange Reihe von Unterschriften, die meiner vorausgingen, sei. Musik. Je seltener in öffentlichen Wortmeldungen die Stimmen Einzelner vernehmbar sind und stattdessen das große Wir spricht, desto erratischer und substanzloser wird auch die Kritik an den inzwischen inflationären politischen Bekenntnissen von Akademikern und Kulturschaffenden. Was im Stil von gesinnungsbuchhalterischen Gruppenbeschlüssen verfasst ist, muss nicht mehr begriffen, sondern nur noch nach triggernden Buzzwords abgesucht werden. Wo Form und Ausdruck fast genauso wurscht sind wie der Inhalt, sondern nur noch die Masse der Unterzeichner zählt, genügt es, die zahllosen Unterschriftenlisten nach den Namen seiner politischen Kontrahenten abzusuchen. So kommt es, dass in immer weniger Fällen einem politischen Skandal in der Kulturszene eine tatsächliche Äußerung des Inkriminierten zugrunde liegt, sondern dessen Unterschrift unter einem problematischen Brief. Die Distanzierung von einem solchen Schreiben ist nicht viel schwieriger als dessen Unterzeichnung. Schon gar nicht bei Hunderten bis Tausenden Mitunterzeichnern, weswegen es immer hoffnungsloser wird, auf eine tatsächliche Verantwortung des Geschriebenen zu zählen. Dass die intellektuelle Selbstentmündigung, die mit der Einreihung in meterlange Unterschriftenlisten einhergeht, von den notorischen Unterzeichnern offener Briefe nicht einmal registriert wird, spricht dafür, dass es sich um ein Symptom nicht nur des objektiven, sondern auch des subjektiven Bedeutungsverlusts der Intellektuellen handelt. Dass die politische Meinung von Popsängerinnen auf Instagram und Filmstars bei der Preisgala nachhaltigeres Diskursfutter abgibt als die Aufrufe von Akademikern und selbsternannten Künstlern, die es wie Sand am Meer gibt, dürften auch diese selber ahnen. Dass du das. Ich habe es extra wieder so geordnet, dass es passt und dann. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja, du hast auch nicht aufgenommen. So, mein Lieber. Vielleicht trinkst du einfach mal weniger Pastis. Oder Sepp, bleib da, du weißt ja nicht, wie es später wird. Sepp, bleib da. Das habe ich heute ganz oft gesungen.